saw Marlon Brando on the big screen like a hero. Made me act and feel like one too. For 3 or 4 hours, felt like no one could touch me. I skidded back to feeling like I do. I'm lost, crazy, lonesome. A plane with no place to land. And I do what I have to make me feel like a man. Make me feel like a man. I was 22 years old, my daddy was 70. I didn't know how a young man's supposed to be. A few years after that, he breathed his final breath. There's some secret he forgot to whisper to me. I'm lost, crazy, lonesome. A plane with no place to land. And I do. Try to stumble through another day. And I'm always looking for the perfect jacket, or $1 million, or a bullet. Is it only me who goes through life this way? I'm lost, crazy, lonesome. A plane with no place to land. Einflüsse von Woody Guthrie bis Public Enemy, von Bob Dylan bis Elvis Costello, von Bruce Springsteen bis Morrissey. Das ist Dan Byrne gewesen, Geschichtenerzähler und Fabulierer. Dan Byrne mit einem Song seiner letzten CD, Breath hieß die, und der Song, der hieß Feel Like a Man. Ein Programmhinweis zu Dan Byrne: am 2.7. ist in Rock etc. um 22.05 Uhr, von 22.05 Uhr bis 22.50 Uhr, eine ganze Dreiviertelstunde lang über und von Dan Byrne mit Musik natürlich die Rede. Am 2.7. in Rock etc. hier im Deutschlandfunk. Die Wrinkle Neck Mules kommen aus Richmond, Virginia, und ihre neue CD heißt, ihre zweite CD, The Wicks Have Met, und daraus Broken Rider, die Wrinkle Neck Mules. All things far could happen to, what happened to the simple blacks and blue. Past the point of interim, don't worry. Don't worry, 'cause I really the sparkle would happen to it. Jake Owen ist das gewesen. Die CD heißt Starting With Me und der Song hieß Places to Run. Jake Owen, ein recht gut aussehender junger Mann. Mittellanges schwarzes Haar, blendend weiße Zähne aus Florida. Er wollte Golfspieler werden und nun ist er eben Country-Sänger geworden. Peter Brown kommt aus dem tiefen Süden, aus Birmingham, Alabama. Ihr Vater Greg Brown ist Folksänger gewesen und Die CD, die sie gemacht hat, Remember the Sun, die letzte, die hat von allem etwas. Ein bisschen Country, ein bisschen Americana, sagt man schon seit einigen Jahren, ein bisschen Folk und so weiter und so fort. Und aus dieser CD von Peter Brown, der Titel In My Mind, I Was Talking to Loretta. Und Loretta ist natürlich Loretta Lynn, Peter Brown. Record on. In my mind, I was talking.